Hörübung zu Kapitel 6, Abschnitt A. Thema: Der Patentprüfer und Wissenschaftler Albert Einstein. In unserer Reihe Berühmte Wissenschaftler erinnern wir heute an den bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts, Albert Einstein. Albert Einstein wurde am 14. März 1879 als erstes Kind der jüdischen Eheleute Hermann und Pauline Einstein in Ulm geboren. Ein Jahr später, 1880, zog die Familie nach München, wo Hermann Einstein gemeinsam mit seinem Bruder Jakob eine elektrotechnische Firma gründete. 1881 kam Alberts Schwester Maya zur Welt. Einsteins Kindheit verlief, bis auf die Tatsache, dass er erst sehr spät sprechen lernte, normal. Ab 1884 erhielt der junge Albert zur Vorbereitung auf die Schule Privatunterricht. Im selben Jahr begann er auch mit dem Erlernen eines Instruments, der Violine. Ab 1885 besuchte Albert Einstein die Schule. Auf dem Gymnasium hatte er große Probleme mit seinem Klassenlehrer. Außerdem gefiel ihm die Art des Unterrichts in den meisten Fächern nicht. 1894 verließ er deshalb das Gymnasium in München vorzeitig und ohne Abschluss. Das Abitur holte Albert Einstein schließlich 1896 in der Schweiz nach und studierte anschließend an der Polytechnischen Hochschule in Zürich mit dem Ziel, Lehrer für Mathematik und Physik zu werden. Einstein war ein mittelmäßiger Student, beendete aber im Juli 1900 sein Studium erfolgreich mit der Diplomprüfung. Die Suche nach einer Anstellung gestaltete sich zunächst schwierig. Er zog 1902 nach Bern und verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit Privatstunden in den Fächern Physik und Mathematik. Nebenbei gründete er mit Maurice Solowin und Konrad Habicht die Akademie Olympia, eine Art Gesprächskreis, in dem wissenschaftliche und philosophische Themen diskutiert wurden. Nach Einsteins Worten hat diese Akademie großen Einfluss auf seinen beruflichen Werdegang ausgeübt. Durch die Vermittlung eines Kommilitonen bekam Albert Einstein schließlich eine Stelle beim Berner Patentamt als technischer Experte dritter Klasse.